Lektion 1. Text 5. Guten Tag, wie geht's? 1. Guten Tag, Frau Schulze. Na, wie geht es Ihnen heute? Ach, Herr Doktor, nicht so gut. Mir tut alles weh und ich kann kaum noch laufen.